seid Angestellte. Du bist ein Arbeiter. Du bist Angestellter. Ihr seid keine Arbeiter. Ihr seid keine Arbeiter. Ihr seid Angestellte. Ihr seid Angestellte. Ich bin kein Ingenieur. Ich bin Apotheker. Sie sind keine Professorin. Ja, ich bin fast Angestellte. Wiederholen Sie bitte. Frau Schulz und du. Du bist kein Arbeiter. Seid ihr Sekretärinnen? ¿Qué hemos de hacer para animarnos cuando estamos cansados y hartos de nosotros mismos? Unos recomiendan que se recurra a los juegos de azar, otros al cristianismo y otros a la electricidad. Pero lo mejor, querido melancólico, es dormir mucho, en el sentido propio y en el sentido figurado de la expresión. Así podremos recuperar nuestra mañana. En la sabiduría de la vida, constituye un gran acierto saber intercalar a tiempo el sueño en todas sus formas. Friedrich Nietzsche. El síndrome de las palabras. Man habe ja auch noch den Hund zu versorgen. In manchen Gegenden habe es früh angefangen. Man sei dort vor Jahren spazieren gegangen. Zeit wusste man nicht, was es ist.